Oh, ich glaub, mich fickt ein Pferd. Fick mich Pferd. Mach die Scheiße aus, zu dem Beat kann ja keiner ficken. Ficken. Ich glaub, mich ficken. Victor. Ja, ist klar. Der weiß ja nicht mal, was Isopropyl proteinierbare Tosaurus Phenylethylaminopyrazolon ist. Und das weiß ja nur jeder. Wenn ihr mich heute ficken wollt, müsst ihr das wissen. Oh, okay.